Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Und wir hoffen, dass ihr die einwöchige Pause gut überstanden habt. Wir schon. Hallo erstmal. Genau, wie immer bei mir die Hoaxmistress Alexa und meine Wenigkeit der Hoaxmaster Alexander. Wir haben heute eine Folge, die randvoll gepackt ist mit 1000 Tiegelchen und Töpfchen voller Informationen. Und, das sagst du so. Das sage ich so, genau. Zunächst mal heute 600 Tage bis zum Weltuntergang. 21.12.2012. Yay, könnt schon mal anfangen zu feiern. Genau, wer da immer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann sich gerne mal die Spandau bei Twitter anschließen, der jeden Tag twittert, wie lange es denn noch dauert, bis die Welt untergeht. Das muss so als kleiner Schmankerl. Wir werden dann natürlich nach dem 21.12.2012 eine Folge zum Weltuntergang dann auch nochmal produzieren zum Thema. Insofern ganz spannend, ich bin auf eine Seite gestoßen, 2012 Official Countdown Report, da habe ich mich schon eingetragen, da kriegt man also verschiedene E-Books oder auch sogar Hörbücher für $50, ich scheue mich da eigentlich die $50 auszugeben, ich habe aber ein Vorab-Pamphlet bekommen, das habe ich bloß noch nicht gelesen, da werde ich mal nächste Woche drüber berichten, mit Tipps und Tricks, wie man denn das Ende der Welt, wie wir sie kennen, überstehen sollen und welche Theorien dahinter stecken. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist in diesem Pamphlet, dass auf die Skeptiker und Zynisten hingewiesen wird, Zyniker meine ich, die das leugnen, dass die Welt untergeht Ende nächsten Jahres. Also da werde ich nochmal ausführlich darüber berichten nächste Woche, wenn ich mir das mal in Ruhe alles durchgelesen habe. Es gibt noch eine zweite Sache, die diese Woche bekannt gegeben worden ist, nämlich die Tatsache, dass die beiden Voyager-Sonden jetzt tatsächlich den interstellaren Raum betreten werden. Die sind ja schon jetzt seit 33 Jahren unterwegs und verlassen jetzt sozusagen die Heliosphäre, also so eine Glocke um die Sonne herum. Und das ist schon relativ eindrucksvoll. Da gibt's eine schöne Seite mit einem schönen Video, das diesen Anlass nochmal kommentiert und schildert. Das werden wir mal verlinken und das ist vielleicht so nochmal ein schönes Zeichen dafür, was Wissenschaft eigentlich erreichen kann. Und umso eindrucksvoller, da die Sonden ja im Jahr 1977 gestartet worden sind. Also auch das ist nochmal eine nette Sache, die man sich sicherlich mal angucken kann im Netz und wo man ein bisschen staunen kann. Ja, Alex, haben wir sonst noch was vergessen? Ich glaube erstmal nicht. Im Rahmen der Einleitung. Dann machen wir erstmal die Story der Woche. Ja. Und dann werden wir zu unserem Hauptthema kommen. Und das ist ein Thema, was immer wieder schon auch vorgekommen ist und wir heute wieder mal belegen wollen. Nämlich Großraumvampire nochmal. Und wie wir es diesmal aufziehen, werdet ihr nachher im Thema der Woche mitbekommen. Aber dann machen wir erstmal die Story der Woche jetzt. Die Story der Woche. Diesmal behandeln wir in der Story der Woche eine unserer Urängste, nämlich die Angst, lebendig begraben zu werden. Die hat die Menschen eigentlich mehr oder weniger immer verfolgt und man hat sogar teilweise früher den Toten eine Glocke mit ins Grab gegeben, beziehungsweise einen Glockenstrang mit ins Grab geführt, sodass sie läuten könnten, falls sie doch noch wieder aufwachen und dann ein Zeichen geben können. In unseren modernen Zeiten hat diese Angst vor dem lebendig begraben werden überlebt. Und die dieswöchige Geschichte handelt von einem Mann, der außerordentlich reich war, ein Imperium seiner Familie hinterlassen hat und aus einem Spleen heraus das Gefühl hatte, er müsste die Möglichkeit haben, falls er in seinem Grab wieder aufwacht, seiner Familie ein Zeichen geben können. Und aus diesem Grund hat man ihm ein Handy mit ins Grab gegeben. Und die Familie hat ihn also zu Grabe getragen und ist nach der Trauerfeier dann nach Hause gegangen und dann kam auf einmal ein denkwürdiger Anruf. Die Frau des Verstorbenen ging ans Telefon. Leider konnte sie die Stimme des Anrufers nicht verstehen und dachte, das würde ein schlechter Scherz sein, dieser Anruf. Nach einiger Zeit nagt aber doch die Angst an ihr, dass das ihr Mann gewesen sein könnte und sie ließ den Toten exhumieren. Und als man den Sarg öffnete, fand man den Toten tatsächlich mit einem angstentstellten Gesicht und zerrissenen Fingernägeln und neben ihm den Telefonhörer bzw. das Handy. Eieieiei. Ja. Naja, dann werden wir das nachher mal aufklären, ob das eine wahre Geschichte genau. ist. Genau. Thema der Woche. Thema der Woche. Schreiben das Jahr 1768. Drei Männer gehen des Nächtens auf den Gottesacker, um sich dem Grab eines Verwandten zu nähern. Sie sind bewaffnet mit Spitzhacken, Schaufeln, Hammer, Holzflöcken sowie einem großen Messer. Die drei Gestalten erreichen das Grab, beginnen ihr schauriges Werk, den Sarg auszuheben. Nach einiger Zeit sind sie damit fertig und als sie den Sargdeckel hochklappen, zucken sie erstaunt zurück. Die Leiche ist nicht verwest. Sie ist wohlgenährt, fett, Nägel, Haare sind gewachsen, Blut rinnt der Leiche aus den Augen, aus der Nase und aus dem Mund. Und für sie ist es völlig klar, es handelt sich um einen Vampir, einen Untoten, der getötet werden muss. Zunächst wird dem Toten mit einem Spaten der Kopf abgetrennt. Der Leib wird geöffnet, das Herz wird herausgenommen, um es später zu verbrennen und die Asche zu trinken. Und die Leiche wird mit mehreren Flöcken an den Sarg und an den Boden festgenagelt. Ja, liebe Freunde von Oxilla. Das erinnert mich irgendwie an unsere Rollenspielzeiten. Gefährliche Tote ist heute unser Thema. Und wer sich darunter nichts vorstellen konnte, weiß nun, was wir heute mal betrachten wollen. Es geht in der Tat erneut um Vampire. Ich hatte das ja in der Einleitung kurz schon gesagt. Aber man hat, glaube ich, eine Falschvorstellung von dem, wo der Vampirglaube herkommt. Wir haben ja schon einmal eine Folge über Dracula seinerzeit gemacht, die literarische, prototypische Vampirgestalt, die wir heute kennen, die ja auch durch viele Filme geprägt ist. Und teilweise extrem sexy daherkommt. Genau, aber die das eigentliche, war nicht immer so. Genau, ne, Alex, die eigentliche Herkunftsgeschichte der Vampire ist eine völlig andere und die sind auch nicht mal aus den Gräbern rausgekommen, ne? Dann teilweise nicht unbedingt. Nein, das ist nicht unbedingt eine Grundvoraussetzung. Also wir sprechen heute sozusagen über die Vorfahren der Vampire, die auch gar nicht unter dieser Bezeichnung unbedingt daherkommen, sondern so schöne Namen tragen wie Nachzehrer, Wiedergänger, Neuntöter, Aufhocker, Rufer oder Klopfer. Genau, und wie schon die vielfältigen Namen verraten, gibt es also sehr viele unterschiedliche, sagen wir, mystische Gestalten, sagen, die letztendlich irgendwann mal in dem Vampir, den wir heute kennen, kumuliert sind. Aber wir versuchen mal herauszustreichen, was all diesen Figuren gemein ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Genau, also man lässt heute diese Begriffe zusammenfassen unter dem Oberbegriff gefährliche Tote oder dämonische Tote und damit kommt eigentlich ganz klar zum Ausdruck, was dahinter steckt, nämlich die Angst der Lebenden vor den Toten. Auch wenn es sich dabei um Verwandte handelt, so bleibt doch immer die Angst, dass derjenige, den man da gerade beerdigt hat, nicht unbedingt in seinem Grab bleibt, sondern Verwandten oder anderen Menschen wieder erscheint und ihnen irgendwie Schaden zufügt. Das kann natürlich tatsächlich passieren, indem der Tote wiederkommt. Das kann aber auch passieren, indem der Tote im Grab bleibt. Wir können ja als erstes Beispiel, wir können wahrscheinlich nicht alle besprechen aufgrund der mangelnden Zeit, aber wir können ja als erstes Beispiel mal den Nachzehrer nehmen. Das ist ein Toter, der im Sarg bzw. im Grab verbleibt, aber beginnt an seinem Totenhemd oder an anderen Textilien, die sich im Grab befinden, zu kauen. Dieses Kauen und Schmatzen aus den Gräbern ist tatsächlich ein ganz häufiges Phänomen, von dem in alten Geschichten es überliefert wird und von denen gesprochen wird. Dieses Kauen und Schmatzen sorgt als eine Art Sympathiezauber, aber auch dafür, dass die Verwandten oder auch andere Menschen im Dorf zum Beispiel dem Toten in den Tod folgen. Genau, das ist nämlich das ganz Entscheidende daran. Sympathiezauber, vielleicht führen wir das noch kurz aus. Ganz oft war es so, dass also, sagen wir mal, der Vater gestorben ist und nachdem der Vater dann gestorben ist, wurde dann die Mutter krank, die Kinder wurden krank und dann glaubte man, dass der Vater sich also nicht trennen konnte von seiner Familie, im Grab lag, zum Nachzehrer geworden ist. Und dass der Familie so verbunden war, dass er sie gerne bei sich haben wollte. Genau, und diese Situation, die ich gerade geschildert habe, die ja besonders grausam ist, die es aber tatsächlich gegeben hat, war ein Weg, diesen Nachzehrer davon abzuhalten, die Familie ins Grab zu holen. Man öffnete das Grab, man nahm das Herz heraus, weil man damals ja glaubte, das Herz war der Ort der Liebe, der Sitz der Liebe. Und verbrannte das Herz und dann konnten die Verwandten das Herz in Wasser aufgelöst wie einen Tee trinken und hatten damit dann den Vater in sich aufgenommen. Der Vater war mit der Familie vereint und war dann eben kein Nachzehrer mehr. Mhm. Also das war so eine ganz beliebte Geschichte. Und wie man zu diesen Trugschlüssen gekommen ist und warum, wir würden ja heute alle sagen, völliger Blödsinn, wie kann man denn daran glauben? Aber das führen wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher aus, was die Leute auch davon überzeugt hat, dass es so ist. Wir haben aber gerade noch ein paar mehr Gestalten genannt. Vielleicht können wir sie zumindest mal kurz anreißen. Also der Wiedergänger ist ein Toter, der tatsächlich aus dem Grabe aufsteht und die Lebenden heimsucht. Er kann das tun eben bei seiner eigenen Familie, also seiner eigenen Familie erscheinen. Und die meisten, denen ein solcher Wiedergänger begegnet, sind auch dann innerhalb kürzester Zeit tot. Das heißt, es handelt sich meistens um Zeiten von Epidemien, in denen man diesen Aberglauben antrifft. Er kann aber auch mittelbar wirken. Er kann den Toten, er kann den Lebenden rufen. Er kann einen bestimmten Namen rufen und derjenige, der gerufen wird, wird auch unweigerlich ins Grab folgen. Oder er kann an dessen Tür klopfen. Der sogenannte Klopfer tut das. Und auch da ist es so, an wessen Tür der Tote oder der Wiedergänger klopft, der wird dann auch eben ins Grab nachfolgen. Ja, man muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie wird jemand zu einem Klopfer, Würger, Nachzehrer und was für Möglichkeiten gibt es, was kann man falsch machen, damit man dazu wird? Und da gab es im Prinzip zwei große Möglichkeiten. Zu einem waren die Toten selber der Grund, warum das so war. Oder ihr Leben. Oder ihr Leben, wie sie es gelebt haben. Genau. Also es gibt da eine Tabelle, wir haben einen Aufsatz von einer Archäologin aus Hamburg. Genau, Annette Stülzebach heißt die. Den gibt es bei Wikipedia, den werden wir aber auch verlinken. Und da gibt es eine ganz schöne Tabelle, ohne die jetzt ganz ins Detail zu machen, aber da werden zum Beispiel ein toter Fötus genannt, der ist also durchaus in der Lage, zu so einem Nachzehrer zu werden. Missgeburten, klar in der religiösen Zeit Ungetaufte, im Kindbett gestorbene Wöchnerinnen, Verlobte, die kurz vor der Heirat starben und so weiter und so weiter. Mhm. Also alle die, Verbrecher natürlich, Selbstmörder sowieso. Also alles, man kann schon sehen, was von einer gewissen sozialen Norm abweicht und alles, was eine gewisse Tragik auch in sich birgt. Das lässt sich schon ganz gut ersehen an dieser Tabelle. Genau, das waren Dokumente aus dem 19. Jahrhundert, mit denen das gemacht wurde und da sind die Quellen dann in dem Artikel verlinkt, wer da wissen will, wo man das her hat, der kann dann da weiter recherchieren. Genau. Aber das ist nur die eine Seite, sondern es kann ja auch sein, Alexa, dass man Fehler bei der Bestattung. Ja, also das ist eine ganz große Themengruppe. Es sind bei einer Bestattung gewisse Normen einzuhalten und vor allen Dingen sind diese Normen natürlich in den Territorien, von denen wir jetzt sprechen, christlich geprägt. Um das gleich mal vorwegzunehmen, falls da jemand jetzt mir gerne ins Wort fallen würde. Es gibt natürlich Berichte von einer Art Vampirismus über die ganze Welt verstreut, aber wir haben uns jetzt mal auf Europa und Osteuropa konzentriert, weil da auch einfach die Quellenlage ganz gut greifbar ist. Und diese christlich geprägten Vorgänge, die bei einer Beerdigung eine Rolle spielen, sind also unbedingt einzuhalten und müssen dazu dienen, die Lebenden quasi vor den Toten zu schützen und vor deren Wiederkommen. Also ein christliches Begräbnis muss eben nach den Normen, die gelten, erfolgen, sonst kann der Tote aus dem Grab wiederkommen. Und es ist ja auch so, dass tatsächlich in einigen osteuropäischen Ländern nach wie vor wirklich für uns sehr fremde Riten vollzogen werden bei der Bestattung. Da wird also ein Sarg von einer alten Waisen im Dorf mit Knoblauch eingestrichen. Genau. Man streut unter Umständen Erbsen oder sonstige Dinge in den Grab, in den Sarg hinein, weil der Tote... Genau, also wir kommen jetzt langsam zu den Schutzmaßnahmen. Genau. Mhm. Der Tote muss dann das zählen, was im Grab ist. Ja, und ist beschäftigt. Genau. Oder ein Garnknäuel entwirren. Genau. Teilweise werden die Toten auch mit einer Nadel gestochen. Genau. Das mit dem Zählen hat übrigens noch eine Bewandtnis. Er kann nämlich gar nicht weiter als 3 zählen, der Tote, weil die Zahl 3, die Zahl der Dreifaltigkeit ist. Und so ein Nachzehrer ist natürlich vom Teufel besessen und kann eine heilige Zahl nicht zählen und muss immer wieder bei 1 anfangen. Das ist also immer ganz entscheidend. Genau, das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Ja, wir kommen zu den Schutzmaßnahmen und ich möchte an der Stelle vielleicht einmal ein Buch erwähnen, auf das wir uns ganz massiv stützen in dieser Folge, nämlich von Claude Le Couteau, Die Geschichte der Vampire, Metamorphose eines Mythos. Und dort wird also diese Entstehungsgeschichte des Vampirs, wie wir ihn heute kennen, wirklich wunderbar beschrieben und mit Geschichten belegt. Und bei Le Couteau ist es eben so, dass wer sich, also er schreibt, dass wer sich vor einem Vampir schützen will oder vor einem Wiedergänger, der hat drei Möglichkeiten. Also einmal das schon bei der Geburt zu tun. Das heißt also, Kinder müssen sofort getauft werden. Wenn eine Art Missgeburt vorliegt, dann müssen auch gewisse Maßnahmen ergriffen werden, die unbedingt einzuhalten sind, damit man dann nicht, wenn das Kind eventuell stirbt, es mit einem Wiedergänger oder Nachzehrer zu tun bekommt und derlei weitere Dinge. Dann ist es natürlich so, wie ich erwähnte, dass beim Begräbnis gewisse Dinge einzuhalten sind, sonst kommt der Tote wieder. Und der Mensch muss natürlich auch während seines Lebens ein gottesfürchtiges solches führen und dann auch nicht Gefahr laufen, wiederzukommen. Genau, das sind also all die Dinge, sagen wir mal, vor der Aufklärung, an der die Leute zunächst in die Aufklärung hinein, großen Teilen geglaubt haben. Ja. Und es hat dann irgendwann eine Bewegung gegeben, zum Teil auch angestoßen von Maria Theresia, der Erzherzogin von Österreich, die dann damit begonnen hat, später dann auch Kaiserin, aufgerufen hat, dem nachzugehen. Die hat dann ihren Leibarzt, einen Herrn van Swieten, auf die Reise geschickt, um dann tatsächlich mal aufzuklären, was es mit diesem Glauben auf sich hat. Das werden wir gleich nochmal machen. Und der hat dann natürlich auch angefangen, die Vampirzeichen tatsächlich zu entdecken, die ich auch gerade am Anfang geschildert habe, aber dann auch deutlich zu machen, wo diese Vampirzeichen herkommen. Alexa, du hattest auch eine sehr schöne Story mal rausgesucht, die das gut beschreibt und ganz stimmungsvoll ist. Vielleicht schieben wir erstmal diese Story so ein bisschen ein. Ja, die werde ich am liebsten vorlesen, weil sich das so am besten machen lässt. Und zwar ist die zu finden im Traktat von dem Kauen und Schmatzen der Toten in Gräbern. Und verfasst hat das Ganze Michael Ranft im Jahre 1734. Also auch einer derjenigen, die sich sehr stark mit der Vampirismusforschung beschäftigt haben. Und die Geschichte dreht sich um einen gewissen Peter Blagojewitz. Vor 10 Wochen ist im Dorf Kisilova im Distrikt Ram ein gewisser Peter Blagojewitz verstorben und wurde nach den Gepflogenheiten der Leute von Retz begraben. Danach hat sich Folgendes zugetragen. 9 Personen, alte wie junge, sind in einem Abstand von nur 8 Tagen an einer sich innerhalb von 24 Stunden ausbreitenden Krankheit gestorben. Als sie noch lebend auf ihrem Totenbett lagen, haben sie angegeben, dass der oben genannte Blagojewitz, gestorben vor 10 Wochen, in ihrem Schlaf erschienen sei, habe sich auf sie gelegt und sie so stark am Halse gewirkt, dass sie jetzt ihre Seele aushauchen würden. Die zutiefst erschrockenen Dörfler wurden in ihrer Furcht noch bestärkt, als die Frau des Peter Blagojewitz von ihnen befragt, gestand, dass ihr Ehemann gekommen sei und nach Schuhen verlangt habe, weil er Kisilova verlassen und sich in ein anderes Dorf begeben wolle. Bei solchen Personen, die man auch Vampiri nennt, gibt es verschiedene Anzeichen für die Abwesenheit der körperlichen Verwesung. Auch die Bewohner des Dorfes waren sich einig, dass das Grab des Peter Blagojewitz zu öffnen, um feststellen zu können, ob die vorgenannten Zeichen existierten. Deshalb haben sie sich an mich gewandt. Es ist der kaiserliche Amtmann des Distrikts Gradiczka in Ungarn, der hier spricht, um mich davon in Kenntnis zu setzen und zu fragen, ob ich gemeinsam mit dem Popen, der bei der Visitation anwesend sein könnte. Ich antwortete ihnen, eine solche Visitation bedürfe der Genehmigung der Verwaltung. Ich wolle aber der Bitte nachkommen, davon wollten sie jedoch nichts wissen. Sie gaben mir diese kategorische Antwort. Ich solle tun, was mir beliebt, und wenn ich nicht wolle, dass eine solche Visitation ohne Genehmigung der Obrigkeit durchgeführt werde, sehen sie sich gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, denn in der Zeit bis zum Bescheid aus Belgrad liefe das ganze Dorf, wie schon in der Türkenzeit geschehen, Gefahr, von dem bösen Geist ausgerottet zu werden. Also hier hat man uneinheitliche Anzeichen erstmal und sieht wunderschön, wie dann verschiedene Vorstellungen später miteinander verschmelzen. Le Couteau schreibt zu diesem Fall, dass dieser Peter Blagojewitz mehrere Dinge in einer Person ist. Er ist 9 Töter, also er zieht 9 Personen nach sich, er ist Würger und es wird schon der Begriff Vampir verwendet. Das heißt also, dass diese Vorstellungen dann irgendwann zu einer Vorstellung verschmelzen. Genau, was mir die Geschichte gerade noch ganz wichtig vor Augen geführt hat, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, ist die Tatsache, dass vom Blutsaugen bei den frühen Vampiren und Nachtsehern noch gar nicht die Rede war. Nein, genau. Es war so eher so das Abziehen von Lebensenergie, entweder durch Würgen oder durch andere Dinge, aber dass der tatsächlich das Blut der Betroffenen gesaugt hat, das ist tatsächlich erst viel später gekommen. Ja, das ist eine Vorstellung, die dann im 18. Jahrhundert, denke ich, schon immer weiter zum Tragen kommt und sich dann herauskristallisiert. aber eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Es wurde ja in dieser Geschichte auch erwähnt, dass man verschiedene Vampirzeichen dafür nehmen kann, um eben einen solchen zu erkennen. Da hattest du ja schon einige erwähnt. Wollen wir da vielleicht nochmal irgendwie... Genau, können wir gerne nochmal drauf eingehen. Also, man muss sich jetzt tatsächlich mal vorstellen, also es ist tatsächlich so, jemand ist gestorben, die Familie fühlt sich unwohl, ist erkrankt, welche Gründe das auch immer haben mag in der Zeit, in der die ersten Fälle auftreten, das 18. Jahrhundert, war es auch nicht unüblich, dass wenn einer aus der Familie starb, die anderen vielleicht auch eine Krankheit hatten, die an der sie litten und das einfach nur missinterpretiert wurde, aber... Man kam irgendwann zu dem Schluss, es handelt sich also offensichtlich um einen Nachzehrer, der der Familie schadet. Jetzt ist man dann nachts mit einer Laterne und einer Ausstattung, wie ich es vorher geschildert habe, auf den Friedhof gegangen, um eben das Grab zu öffnen und mal nachzuschauen, was denn zur Sache ist. Man muss wissen, dass zu der damaligen Zeit natürlich über die menschliche Verwesung als solche überhaupt gar kein Wissen vorherrschte. Ja, oder sagen wir mal so, das Wissen in der Medizin wurde natürlich durch erst recht im Zeitalter der Aufklärung fundierter, aber wir sprechen ja jetzt hier auch von einer durchschnittlichen Landbevölkerung in irgendwelchen entlegenen Landstrichen, die natürlich von solchen Vorgängen kaum Ahnung haben konnten. Genau, und die öffneten jetzt also das Grab, hatten selber natürlich Schiss auf dem Friedhof, weil sie ja auch wussten, da ist also offensichtlich irgendwas nicht normal und wenn wir das Grab öffnen, wir werden wahrscheinlich was finden. Und was ich hier aus der Geschichte gelernt habe, sie mussten auch so ein bisschen Furcht vor der Obrigkeit haben, weil das Ganze natürlich illegal war. Genau, also Gräber öffnen hat eigentlich niemand gerne gesehen. Genau. So, und dann machen sie also irgendwann diesen Sarg auf und was finden sie vor? Zunächst mal eine Leiche, die so gut wie gar nicht verwest ist. Die Leiche muss sich ganz offensichtlich bewegt haben. Die vorher friedvoll gefalteten Hände haben sich bewegt, liegen nun neben dem Körper. Unter Umständen also sind die Augen offen. Die Augen, genau. Der Untote hat unter Umständen tatsächlich den Mund Richtung seines Hemdes schon geneigt, um an dem Hemd zu kauen. Er ist deutlich fülliger, als er das früher war. Also auch ein sehr dünner Mensch konnte sehr füllig plötzlich wirken. Die Nägel, die Barthaare sind gewachsen. Das Blut aus... Scheinbar läuft eben Blut aus diversen Körperöffnungen. Ja, Mund, Nase, genau. Augen natürlich läuft das Blut heraus. Er hat unter Umständen, je nachdem, ob man da noch nachgeschaut hat, unter Umständen auch ein erregiertes Glied in der Hose, was also auch nochmal zeigt, dass er ja leben muss und nicht tot sein kann, wenn sowas auftritt. Und ja, man verfällt natürlich in Panik und beginnt dann das Werk, was wir hier eben schon geschrieben haben. Man versucht dafür zu sorgen, dass dieser Untote nun endgültig getötet wird. Und das müssen wir, glaube ich, gleich nochmal machen, die Maßnahmen, wie man ihn endgültig tötet. Vielleicht erklären wir jetzt erstmal die Vampirzeichen, weil all das, was ich gerade beschrieben habe, gerade im Laternenlicht oder im fahlen Mondlicht auf einem Friedhof, ist auch da. Also alles, was du gerade beschrieben hast, lässt sich unter dem Begriff Fäulnisprozess subsumieren. Genau so ist es. Und die Flüssigkeit, die zum Beispiel, wenn wir mal damit anfangen wollen, aus Ohren, Nase und Mund läuft, ist nicht Blut in dem Sinne, sondern es handelt sich da um eine Fäulnissubstanz, die einfach auftritt, wenn der Körper verwest und dann natürlich, weil sie sich auch ausdehnt, in irgendeiner Form entweichen muss. Genau, also ganz wichtig dabei, wir haben noch vergessen, dass die Leiche schmatzen und kauen kann. Das hatten wir ja erwähnt, genau. Und unter Umständen, wenn man sie anfasst, auch stöhnt. Ja, genau. Also, fangen wir mal mit einem ganz klassischen Prozess an. Du hast das also mit der Flüssigkeit schon gedrückt. Also Gase im Körper drücken Flüssigkeit dann irgendwann aus dem Mund und unter Umständen aus der Nase. Aus den Augen blutet keine Leiche, das geht gar nicht. Aber wenn, je nachdem, wie das Gas drückt, wird der Kopf vielleicht auch nach hinten geneigt, im Sarg liegt, dann irgendwann, fließt... Sieht aus der Nase so aus, als ob es aus den Augen läuft, genau. Genau, dann fließt nämlich die Flüssigkeit nach oben im Gesicht und läuft dann aus den Augen heraus. Der aufgeblähte Körper hat dann aber noch eine andere Funktion. Nämlich, also zunächst mal wirkt jemand, der dünn ist, trotzdem sehr wohlgenährt und sehr rund und füllig. Das zweite ist eben, dass dadurch, dass die Hände hier auf dem Bauch gefaltet sind und der Bauch sich sehr stark aufbläht, die Hände irgendwann auseinandergedrückt werden. Und dann ist es letztendlich so, dass der Schwerkraft folgend die Hände an die Seite des Körpers fallen. Aber es sieht tatsächlich so aus, als ob die Hände sich bewegt hätten des Toten. Also insofern auch das ein ganz klares, untrügliches Zeichen. Zu dem Wachstum der Fingernägel und der Barthaare, Alexa, kannst du vielleicht was sagen? Da hatten wir ja schon mal eine Story der Woche zu. Ja, sehr schön. Das sieht natürlich nur so aus. Das ist Teil der Mumifizierung einer Leiche. Es ist tatsächlich so, dass zwar natürlich Gase und auch Fäulnisflüssigkeiten entstehen, aber insgesamt trocknet der Körper und vor allen Dingen an den Fingerspitzen sehr stark aus. Das heißt, durch das Zurückziehen der Haut sieht es einfach so aus, als wären die Nägel auf einmal wesentlich länger. Und ebenso ist es bei den Haaren. In dem Maße, in dem die Haut sich zurückzieht, sehen die Haare natürlich länger aus. Denn die Bartstoppeln sozusagen sind ja schon in der Haut vorhanden. Ja. Also die wachsen nicht, sondern die Haut zieht sich zurück. Genau. Jetzt hatte ich noch ein Zeichen gerade, was ich schildern wollte, was ich vergessen habe. Ach, das Stöhnen und Schmatzen und Kauen. Wow. Es ist tatsächlich so, wenn man dann die Leiche, eben, die voll mit Gas ist, bewegt, kann es sein, dass Gas, was ich irgendwie verklemmt oder verfangen hatte, plötzlich entweicht. Beim Fählen zum Beispiel. Beim Fählen zum Beispiel, genau. Und dann weicht also diese Gasluft an den Stimmlippen vorbei und es kann tatsächlich zu so etwas wie einem Stöhnen kommen der Leiche oder dann eben durch die Flüssigkeit auch zu einem Schmatzgeräusch, was natürlich dann auch ein klares Zeichen dafür ist, dass die Leiche lebt. Ja. Die Erektion des Gliedes ist ein gleiches Phänomen, auch das ist ein normales Verwesungszeichen, dass sich das aufrichtet, das sieht auch nicht wirklich so aus. Wir waren ja bei dem Vortrag von Marc Benecke, der hat daher auch Bilder dann dementsprechend so gezeigt, aber wir sind bei Leuten, die abergläubisch sind, bei Leuten, die Angst haben, ist das im Dunkel. Ne? Genau, und dann sehen sie eben das vielleicht auch ein bisschen mehr, was nicht da ist. Aber durchaus eine Schwellung dieses Körperteils kann man also durchaus natürlich erkennen. Ja, und man darf nicht vergessen, die Menschen, die eine solche Pfählung oder Unschädlichmachung eines Nachtsehers, Vampirs, Wiedergängers, wie auch immer vornehmen, haben eine bestimmte Erwartungshaltung. Die gehen dann nicht mit einem leeren Hirn sozusagen und ohne vorgefasste Meinung dahin, sondern sie wissen relativ genau, bevor sie das machen, was sie so erwarten wird und was sie da zu sehen kriegen. Und dementsprechend bildet sich dann natürlich auch eine Sicht der Dinge heraus, die einfach diese Erwartungen erfüllt. Genau. Und das letzte Zeichen, eben die mangelnde Verwesung, das ist tatsächlich auch nicht unüblich. Es ist ja nicht so, dass man also einen Toten in die Erde legt und kurz darauf ist nichts mehr von ihm da. Je nach Erde, je nach Flüssigkeit in der Erde, kann sich auch ein Leichnam relativ lange sehr gut erhalten. Und es gibt eben auch den Fall, dass relativ viel von der Haut erhalten bleibt und das Gewebe innen drin sozusagen schon sich aufgelöst hat oder von Maden und Ungeziefer aufgefressen ist. Und dann sieht es nur so aus, als ob... Diese frische, rosige Haut, genau. Ja. Die oberste Hautschicht löst sich ohnehin im Zuge der Verwesung ab und darunter kommt eine scheinbar rosige, frische Haut zum Vorschein und auch das ist natürlich ganz einfach mit dem Verwesungsprozess zu erklären. Genau. Und es geht halt einfach nicht so schnell, wie man erwartet. Und wenn man nach einem Monat hingeht, kann es durchaus sein, dass dann noch das Gesicht mehr oder weniger voll erhalten ist. Ja. Der letzte Fall, wo sowas stattgefunden hat, ich glaube, das war sogar 2005, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist auf jeden Fall noch nicht lange her und das hat mich auch überrascht, ja. Wo tatsächlich dann wieder ein Fall eingetreten ist, wo man dann tatsächlich als Strigoi bezeichnet. Mhm. Das war, glaube ich, in Rumänien, muss das gewesen sein. Ja, ich überlege jetzt nämlich gerade, wo das war. Müssen wir nochmal nachgucken. Genau, aber da war tatsächlich so ein Fall, wo also eine Leiche wieder exhumiert wurde und da auch das Herz entfernt und getrunken wurde. Und wir reden da tatsächlich vom neuen Jahrtausend, in dem wir uns befinden. Also insofern ein Glaube, der sich da sehr hält und aber dann doch anders ist als der Dracula, der aus dem Grab steigt oder der kleine Vampir. Ja, vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ganz kurz ein paar Schutzmaßnahmen. Einige hatten wir ja schon genannt. Da ist natürlich vor allen Dingen das Abschneiden des Kopfes zu nennen. Der Kopf wurde teilweise nicht nur abgeschnitten, sondern auch dem Toten zwischen die Knie gelegt. Dann hatten wir natürlich erwähnt, das Pfählen. Und was du so schön beschrieben hast, dass die Grabbeigabe, die der Tote dann zählen muss, zum Beispiel Mohnkörner oder Erbsen oder was weiß ich, die er dann eben nicht aufhören kann zu zählen oder das zu entwirrende Garn. Es gibt aber noch ein paar andere Möglichkeiten, einen Toten im Grab zu bannen. Es geht ja vor allen Dingen darum, dass der Tote nicht aus dem Grab aufstehen kann und dass er nicht zum Nachzehrer werden kann, also nicht kauen und schmatzen kann. Und das hat man versucht zu verhindern und das wird auch in diesem Aufsatz ganz schön geschildert anhand archäologischer Befunde, indem man den Toten Steinplatten auf den Körper gelegt hat, also oft auf die Brust und auf die Beine, um zu verhindern, dass sie aufstehen können. Die Frau Stülzebach heißt sie, glaube ich, hat zwar gesagt, dass man natürlich archäologische Befunde, das liegt in der Natur der Sache, immer interpretiert, Und unter Umständen könnte man sie auch anders interpretieren, als das in diesem Aufsatz geschehen ist. Aber es sprechen schon, wenn man sich den Befund anguckt, viele Dinge dafür, dass es sich um die Bannung eines Wiedergängers, Nachzehrers oder Vampirs handelt. Um das Kauen und Schmatzen zu verhindern, hat man versucht, dem Toten auch Dinge unter das Kinn zu legen. Das kann ein Stück Rasen sein, ein Blatt Papier oder ein Stein, um zu verhindern, dass er eben am Totenhemd kauen kann. Genau, das habe ich noch gar nicht beschrieben. Also dieses Kauen am Totenhemd kann eben auch durch die Blähung des Körpers oder dann auch durch Muskelverkürzungen kann es eben dazu führen, dass das Kinn auf die Brust fällt und dann der Mund sich unter Umständen auch öffnet dadurch und dann sieht es tatsächlich so aus, als ob der Leichnam an seinem eigenen Totenhemd kaut. Man kann also damit vermeiden, dass der Mund sich dem Leichnam nähert, oder aber es gibt ja noch ein anderes Mittel, nämlich dass man der Leiche einen Stein in den Mund rammt, weil dieser Stein, da kann er so lange dran zehren, wie er möchte, und er hört aber nicht auf, der Stein, und erst wenn er den Stein verzehrt hat, kann er sich seinen Verwandten widmen. Das geht nicht. Oder aber, was man dann auch gemacht hat, Münzen den Leichen in den Mund zu stecken, an denen sie zehren können, weil man da gedacht hat, dieses Metall, das können sie auch nicht aufzehren, und damit sind sie dann auch sehr lange beschäftigt. Wobei ja die Münzen auch immer so noch eine andere Bedeutung hatten. Ja, das ist ganz schön, diese Konnotation oder vielleicht auch Entstehung aus dem Obolus für den, ja, vielleicht ursprünglich bei den Römern Fährmann über den Fluss Styx, oder auch andere Vorstellungen, eben, dass der Tote genug Geld dabei hat, um in die Totenwelt reisen zu können und nicht das Gefühl hat, er muss jetzt in die Welt der Lebenden zurück. Genau, damit er eben den Fährmann Charon bezahlen kann. So, ganz schnell noch eine andere Sache. Man hat teilweise die Toten auch in Bauchlage bestattet. Ganz wichtig, das ist, wenn man das jetzt mal interpretieren möchte, ich hatte da immer, als ich das gelesen habe, so die Vorstellung, dass der Tote ja versucht, aus dem Grab sich wieder auszugraben, und wenn er in Bauchlage liegt, dann gräbt er natürlich in die falsche Richtung und gräbt sich tiefer hinein. Das ist aber jetzt wirklich eine reine Interpretationssache, und in volkskundlichen Schriften findet man für diesen archäologischen Befund auch teilweise natürlich andere Hintergründe und Interpretationen. Aber auch das war eine Möglichkeit, um zu verhindern, egal auf welche Weise, dass der Tote eben aus dem Grab wiederkommt. Genau. Und man muss sich eben vorstellen, man hat Angst, man geht auf den Friedhof, und das war sicherlich kein Spaß, oder das waren keine grausamen Leute, denn ganz oft waren das ja die eigenen Verwandten, denen man diese Dinge dann antun musste. Das darf man immer nicht vergessen. Das waren also keine Leute, die mordlüstern waren, sondern sie waren völlig verzweifelt und wussten sich nicht anders zu helfen als ihrem Bruder, ihrem Onkel, ihrem Schwager, ihrem Vater, unter Umständen dem Ehemann oder der Ehefrau, diese Dinge anzutun. Da fällt mir gerade ein, ich weiß jetzt leider nicht mehr, in welcher Dokumentation wir das gesehen haben, aber da haben sie eine ältere Dame, auch in einem osteuropäischen Land, das mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, interviewt. Und die hat gesagt, dass ihr, ich glaube, einmal im Jahr ihr Mann erscheinen würde. Also seit er gestorben ist, war einige Jahre her, würde er einmal im Jahr wiederkommen. Und die Dame war also schon etwas verzweifelt und wusste auch nicht so recht, was sie machen sollte. Hat dann aber gesagt, na gut, das ist jetzt einfach eine Sache, die muss ich irgendwie hinnehmen. Und egal, wie verzweifelt ich bin, ich kann es sowieso nicht verhindern. Genau. Also fand ich schon irgendwie ganz beeindruckend, wie lebendig dieser Glaube heute noch ist. Genau, wir müssen vielleicht noch an der Stelle, weil wir das jetzt sehr oft so erwähnt haben, da gibt es eben viele Beispiele, nochmal sagen, dass das aber eben nicht nur eine Geschichte ist, die sich in Rumänien und in anderen Ländern abspielt, sondern das hat es auch in Österreich gegeben, es hat Fälle sogar bis nach Preußen hineingegeben, und Griechenland ist davon betroffen worden. Also überall in Europa gab es diesen Glauben. Es gibt wahrscheinlich eher den Hintergrund, dass es in den slawischen Ländern, Rumänien und so, die Leute vielleicht eher noch über ihren Glauben sprechen, als das in anderen Ländern der Fall ist. Aber wir wollen auf keinen Fall jetzt so den Eindruck erwecken, dass die südosteuropäischen Länder da völlig hinterm Berg sind, sondern diese Vorkommnisse hat es im gesamten Europa bis hin nach Preußen gegeben. Und da wollen wir also jetzt da nicht ein schlechtes Dünkel diesen Ländern andichten. Aber da gibt es halt sehr viele belegte Fälle, wo man auch die Dinge aufgeschrieben hat letztendlich. Ja. Jetzt haben wir ganz furchtbar viel erzählt. Ich hoffe, jetzt sind alle schlauer. Genau, also das war jetzt mal nochmal der Rundumschlag. Das war nochmal eine Aufbereitung auch des Vortrags von Marc Benecke, den wir gesehen haben. Und das fanden wir jetzt insgesamt nochmal so spannend, dass wir gesagt haben, wir machen nochmal eine Sendung drüber. Wir haben noch ein bisschen weiter uns da eingelesen in die Thematik. Und also wie der Wiedergänger, Nachzehrer oder was auch immer zum heutigen Twilight-Vampir wurde, das wäre wieder eine ganz andere Geschichte. Und ich sage den Satz jetzt bewusst und mit Stolz, dann müssen wir auch nochmal eine Sendung drüber machen. Genau, wir werden also sicherlich nochmal dann jetzt die Transformation des Dracula-Vampirs zum modernen Vampir machen und entweder in der Folge oder dann nochmal in einer gesonderten Folge, auch das hatten wir ja schon mal angekündigt, uns nochmal mit den realen Vampire unserer Zeit befassen, denn auch da gibt es ja eine große Szene von Menschen, die von sich behaupten, dass sie Vampire sind. Ja. Und das lohnt sich sicherlich, dass wir uns das auch nochmal in einer unserer nächsten Folgen anschauen werden. Und jetzt müssen wir erstmal nochmal die Geschichte auflösen, ob es da jemanden gegeben hat, der aus dem Saal mit dem Handy telefoniert hat oder nicht. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Auflösung der Story der Woche. Die Auflösung. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Das Ganze ist eine wunderbare, moderne Sage zu finden in Die Spinne in der Juckerpalme von Bretnich. Und da ist natürlich nichts Wahres dran, bis auf die Angst vor dem Scheintod, die besonders im 18. Jahrhundert eine große Verbreitung erfuhr und die Menschen zu allerlei merkwürdigen Dingen veranlasst hat. Unter anderem tatsächlich irgendwelche Glockenstränge ins Grab zu legen, damit der Tote läuten kann. Ist natürlich so nicht passiert und wäre auch heute, sag ich mal, bei unserer medizinischen Versorgung so gut wie ausgeschlossen. Du sagst es gerade gut, die Angst bleibt natürlich. Also nichts ist hundertprozentig auszuschließen. Okay, nehme ich zurück. Und die Angst der Menschen vor diesem Scheintod und vor dem Aufwachen im Grabe ist natürlich riesengroß. Und auch natürlich die andere Seite, die Angst, einen lieben Menschen zu verlieren und ihn nicht wiedersehen zu können. Und auch das schwingt hier natürlich mit. Das heißt also, die Lebenden haben weiterhin eine Verbindung zu den Toten. Und warum sollten also die Toten nicht weiter eine Verbindung zu den Lebenden haben? Ja. Uah. Also ist es schon so, dass es durchaus den einen oder anderen Fall tatsächlich von Scheintoten noch gibt. Vielleicht weniger in unseren hochzivilisierten Ländern, aber in einigen anderen Ländern ist das durchaus denkbar, dass das nochmal vorkommen. Ja, ich sprach natürlich hier von unserem Reiten her. Gut, okay. Ich habe da mal, fällt mir gerade ein, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, irgendwie ein Radiohörspiel gehört, da war ich viel zu klein, um das zu hören. Da ging es auch irgendwie um Menschen, die, ich glaube, einen Freund beim Unfall verloren haben und die waren an diesem Unfall nicht so ganz unschuldig. Und dann irgendwann hat der eine einen Anruf bekommen, einen ganz mysteriösen, und das war dann der Tote. Hat mich tief beeindruckt damals und das ist natürlich ein ähnliches Motiv. Dieses Motiv übrigens kommt jetzt in letzter Zeit auch wieder in den Medien häufiger vor, beziehungsweise in Kinofilmen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Buried gesehen hat. Da ist es natürlich so, dass da eine Person mit voller Absicht lebendig eingesargt wird und nicht irgendwie scheintot im Grabe aufwacht, aber das Motiv ist natürlich ein ähnliches. Ja. Vielleicht noch eine kurze Nachricht zum Ende. Wir haben tatsächlich jetzt den absoluten Ruhm erlangt, denn wir haben unseren ersten eigenen Troll. Ja, aber der ist ja nur kurzfristig aufgetaucht. Mal gucken, ob der wiederkommt. Genau, also er bezeichnet nämlich unsere Sendung. Er hat bei podcast.de, wer da mal schauen möchte, die Folgen zu den Verschwörungstheorien und zum 11. September kommentiert und jetzt mal so eins vor astreine Propaganda für die ganz Dummen. Und natürlich sind wir auch total dumm, aber ehrlich genug, um zuzugeben, dass wir vom CIA bezahlt werden. Es gibt diejenigen, die irgendwann auf die Wahrheit kommen und es gibt uns oder so. Also wir sind da irgendwie vom CIA gekauft. Naja, haben wir ja auch immer gesagt, dass wir das sind. Ja, ja. Das ist ja kein Geheimnis. Aber die zahlen immer noch nicht mehr. Nee, die zahlen ganz schlecht. Dafür, dass wir so gebasht werden, würde ich doch ein bisschen mehr Geld noch haben wollen. Dann müssen wir aber nochmal in die Nachverhandlung treten. Aber was das CIA zumindest mir bezahlt hat, das will ich auch noch kurz ankündigen, nämlich eine Reise zur WUFP-Konferenz nach Wien. Also, yay, ohne mich. Ja, du musst ja irgendwelche Heavy-Metal-Bands dir anhören. Und also für all diejenigen Hörer, die überlegen, zur WUFP-Konferenz zu kommen, der Hoaxmaster wird zumindest dort vertreten sein. Ich weiß von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, dass sie auch da sein wird. Also insofern, ihr werdet mich am Hoaxilla-Shirt mit Hoaxmaster drauf erkennen können. Keine rote Nelke im Knopfloch. Keine rote Nelke im Knopfloch, ein bisschen albern. Also das noch als Hinweis. Und natürlich, wenn ich da auf der WUFP-Konferenz gewesen bin, die ist über Christi Himmelfahrt an dem Wochenende, wird es sicherlich ein oder zwei Sondersendungen über die große WUFP-Konferenz geben. Und ich hoffe, dass wir da auch vielleicht den einen oder anderen spannenden Interviewpartner gewinnen können. Das nochmal so als, ja, Vorausblick in die Zukunft. Aber vorher gibt's nochmal eine Pause, ne? Nächste Woche nochmal und dann schon wieder. Dann ist wieder Ende Gelände. Die berühmte, mysteriöse Dienstfahrt des Hoaxmaster, wo ich dann mal 14 Tage unterwegs bin. Das heißt, genau, nächste Woche gibt es noch eine Folge. Dann erstmal 14 Tage Pause. Das lässt sich leider nicht anders realisieren, aber ihr werdet das überstehen. Hört nochmal alte Folgen von uns oder ja, hört die Konkurrenz in der Zeit, je nachdem. Ja, Wiederholung gibt es nicht nur im Fernsehen, die gibt es auch. Ich könnte ja einfach so ein paar alte Folgen wieder hochladen. Fällt gar nicht auf. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine gute Zeit, einen sonnigen Mai zunächst mal. Wir hören uns nächste Woche wieder und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxelaar.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxelaar ist eine Record Show Production aus